Stehen Sie auch manchmal vor dem Marmeladenregal? Früher war es beim Merkur, heute Billa Plus, Interspar, Superspar, wie auch immer sie heißen mögen, riesige Regale, wo es gefühlt die billigste Marmelade in kleinen Kübeln gibt, bis dann hinauf auf Sichthöhe die ganz feinen, wo also auch ganze Stückchen drinnen sind, die allerdings wiederum sehr viel Geld kosten. Ja, und am Ende aller Überlegungen kaufen Sie Nutella. Nun, so extrem muss es natürlich nicht sein. Deshalb beschäftigen wir uns heute beim Podcast Der Charme der eigenen Handschrift mit dem Thema der Auswahl des Geräts. Und somit herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Der Charme der eigenen Handschrift und dies ist die vierte und letzte Episode. Also nunmehr kommen wir zur wichtigen Entscheidung. Welches Schreibgerät möchten Sie denn gerne auswählen? Die erste Entscheidung ist digital oder analog. Wenn Sie ein Technikfreak sind, das neuerste Smartphone immer Ihr eigen nennen, auch beim Notebook sehr rasch wiederum auf eine neue Version umsteigen und sich auch bezüglich der Software nicht wirklich festlegen, sondern jedes Monat zum Beispiel Ihre To-Dos in einer neuen, noch besseren Software verwalten, dann bitte Finger weg von digitalen Mitschriften. Sie laufen nämlich Gefahr, weil es in Ihrem Typus so drinnen ist, dass Sie sich mehr mit der Technik beschäftigen und weniger mit Ihrem Gegenüber. Das wäre kontraproduktiv. Wenn Sie hingegen jemand sind, für den Technik ein Mittel zum Zweck ist, Sie Ihr Smartphone so lange benutzen, bis es halt nicht mehr funktioniert, und sich dann ein neues kaufen und dort vielleicht auch nicht das neueste Modell, dann können Sie nachdenken und auf die digitale Mitschrift umsteigen. Weil Sie nehmen es Mittel zum Zweck, quasi ein elektronisches A4-Blatt und Sie schreiben statt auf einem Blatt Papier auf einer Glasplatte und konzentrieren sich weiterhin auf niemand anderen als auf Ihr Gegenüber. Und das ist ganz besonders wichtig. Und wann sollte man analog machen? Nun, für die analoge Mitschrift habe ich einen kleinen, aber feinen Trick für Sie auf Lager. Kaufen Sie sich ein doch relativ dickes Buch. Ja, wirklich so ein Buch. Ob das kariert, liniert, glatt oder mit Pünktchen ist, ist vollkommen egal. Es sollte halt professionell aussehen. Aber das tun diese Bücher, so wie ich sie jetzt weiter ausführe, ohnehin. Es sollte einen Ledereinband haben. Auf diesem Ledereinband außen eine Prägung mit Ihrem Firmenlogo und Ihrem Kurzzeichen. Warum? Erstens einmal schaut es gut aus. Und zum Zweiten ist es sauteuer. Und das ist der Trick. Wenn wir schon etwas Teures kaufen, dann haben wir so die Gewohnheit, jetzt habe ich es mir schon gekauft, jetzt muss ich es zumindest ein paar Mal verwenden, sonst war es ja noch teurer, wenn ich es nie einsetze. Und wenn dieses paar Mal Verwenden dann sich über einen Zeitraum von einigen Wochen erstreckt, dann werden Sie nämlich draufkommen, dass das Mitschreiben gewaltige Vorteile für Sie bringt. Und das ist dann schon fast wiederum egal, ob es digital oder analog ist. Ich habe dieses Thema, das sei vielleicht zur Abrundung gesagt, von einem Chefredakteur. Er hatte damals ein dickes Buch, ein wirklich dickes Buch, ein paar hundert Seiten dick. Und er hat mir gesagt, du schau, ich führe so viele Interviews, mir wird so viel erzählt, ich kann mir das nicht merken, aber ich weiß eines. Egal, was jemand in einem halben Jahr behauptet, ich habe es hier drinnen festgehalten. In diesem Sinne geben Sie Ihrem Gegenüber die Wertigkeit, genauso wie dem Thema, geben Sie sich selbst die Chance, sich die Dinge leichter zu merken und wählen Sie digital oder analog. Das Wichtige ist, dass Sie mit Ihrer Handschrift mitschreiben. Sie werden viel Freude damit haben, wenn Sie nach Jahren zurückblicken und sehen, wie Ihre Welt zu diesem Zeitpunkt ganz persönlich ausgesehen hat. Viel Erfolg! Alles Gute und bleiben Sie mir treu.